Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 13. Guten Morgen und noch einen guten Morgen. Vers 18. Denn es gibt viele, die nach anderen Maßstäben leben. Ich garantiere dir, das hat das Herz von Paulus gebrochen. Paulus tat alles, um ihnen ein Vorbild zu sein. Er lebte aufopferungsvoll. Er liebte die Gemeinde. Er sagte anderen, sie nachzuahmen, und nun muss er schreiben, es gibt viele, die anders leben. Schau, was er dann sagt. Wie ich euch schon oft gewarnt habe. Und nun schreibt er, ich weine, während ich diese Worte schreibe. Warum hat Paulus geweint? Weil Paulus so von Jesus selbst ergriffen war, dass er sich entschieden hatte, alles andere loszulassen, um der Intimität mit Jesus noch mehr nachzujagen. Er lebte es, lehrte es und war darin Vorbild, und jetzt sieht er, dass all seine harte Arbeit bei vielen umsonst war. Er sagt nicht bei einigen, sondern bei vielen. Wenn Paulus also sagt, dass viele nicht so lebten, heißt das, es waren zahlreiche Leute. Er sagt, dass sie nach anderen Maßstäben leben, und dann sagt er, sie sind Feinde des Kreuzes des Gesalbten. Ich persönlich glaube nicht, und das kannst du im Kontext erkennen, dass es hierbei um Nichtchristen geht, denn Paulus macht sich keine Gedanken darüber, wie Nichtchristen ihr Leben führten. Erinnerst du dich, dass er den Korinthern sagte, »Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Könnt ihr da nicht untereinander richten?« 1. Korinther 6,3. Er sagt, »Distanziert euch von Menschen, die falsch leben.« Und dann sagt er, »Ich rede nicht von Ungläubigen, denn was haben wir mit ihnen zu tun?« Er schreibt, »Ich rede von denen, die sich als Brüder bezeichnen.« Ich persönlich glaube also, dass es hier nicht um Nichtchristen, sondern um Christen geht. Also überleg mal. Paulus gab sein Leben hin, arbeitete hart, lebte perfekte Leidenschaft für Jesus vor, und wenn er dann an die vielen dachte, die nicht so lebten, weinte er. Nach allem, was wir über den Apostel Paulus durch das Studieren seines Lebens und der Geschichte wissen, glaube ich nicht, dass er in Selbstmitleid weint. Oh, ich habe alles getan und sie wollen nicht so leben, wie ich es ihnen gesagt habe. Das glaube ich nicht. Paulus war kein Mann des Selbstmitleids. Er war ein Mann, der sein Leben selbstlos Jesus und dessen Zweck hingegeben hatte. Ich weine auch viel, aber nicht aus Selbstmitleid, denn das macht keinen Sinn. Lass mich dir etwas sagen. Wenn du ein Leiter bist und dir Menschen wirklich am Herzen liegen und du weißt, dass es welche gibt, die genau entgegen dem leben, wie sie leben sollten, dann schmerzt das. Ich erhielt eine Nachricht von jemandem aus einem anderen Land diese Woche. Da ist eine Anzahl an Leitern innerhalb einer Bewegung, und die Person stellte mir folgende Frage. Reinhard, was machst du, wenn du weißt, dass einige Brüder und Schwestern so leben, dass es wirklich schlecht für sie ist und sie zerstört? Sie wollen Jesus nicht leidenschaftlich nachfolgen, aber sie sind Christen. Diese Person fragte mich, wie betest du für sie, dass sie sich ändern? Was tust du, damit sie das ändern? Ich musste dieser Person sagen, es ist einer der größten Schmerzen in meinem Leben, Menschen zu sehen, die ich so sehr liebe, und mit anschauen zu müssen, wie sie ihr Leben verschwenden und Gottes Bestimmung nicht erfüllen. Das tut weh und man möchte weinen. Paulus weinte auch, und ich sagte zu meinem Freund, Folgendes kannst du tun. Nichts. Du hast sie geliebt, sie gelehrt, es vorgelebt. Wenn sie sich entscheiden, nicht so leben zu wollen, dann musst du deine Hände öffnen und sie diese Entscheidung treffen lassen. Wie Paulus gesagt hat, dass Gott es ihnen zeigen wird. Weißt du, es ist so gefährlich, wenn wir aufrichtige Leiter sind und Menschen wirklich ernsthaft lieben, aber nicht verstehen, dass Gott jedem erlaubt, frei zu entscheiden, was er mit seinem Leben machen möchte. Warum ist das so gefährlich? Denn wenn wir Menschen wirklich lieben und uns um sich sorgen und Menschen Jesus nicht so folgen, wie sie es sollten, was passiert dann? Wir werden Menschen kontrollieren und manipulieren, damit sie die Entscheidungen treffen, die wir wollen. Und wir tun das nicht mal aus falschen Motiven heraus. Und das ist das Gefährliche. Schau, Paulus sagt, sie sind Feinde des Kreuzes des Gesalbten. Als ich verstand, dass Gott Menschen nicht manipuliert und kontrolliert, sondern ihnen die Freiheit lässt zu entscheiden und auch sich gegen ihn und das Leben zu entscheiden, habe ich Folgendes beschlossen. Ich werde ein Leiter sein, der ihnen die Wahrheit lehrt, und dann werde ich ihnen erlauben, damit zu tun, was immer sie wollen. Und bei den vielen, die nicht wollen, werde ich die Tränen weinen, die man eben weinen muss. Paulus tat das auch. Aber gib niemals der Versuchung nach, sie zu manipulieren. Weine für sie, bete Kolosser 1, 9 bis 11 für sie, aber lass sie ihre Entscheidungen treffen. Bis morgen.